Und ich musste schon sehr viel im Leben mitmachen. Mit 12 Jahren wurde ich von meinem Stiefvater missbraucht, wurde mit Stöcken geschlagen, mit Steinen beworfen, wurde mit Stöcken geschlagen, wurde mit Stöcken geschlagen.